Erster Jahwe sprach zu Mose. Zweiter spricht zu den Israeliten. Ein Mann oder eine Frau kann Jahwe ein Versprechen geben. Sie weihen sich Jahwe. Dritter, sie dürfen keinen Wein trinken. Sie dürfen keine starken Getränke trinken. Sie dürfen keinen Essig von Wein trinken. Sie dürfen nichts von Trauben essen oder trinken. Vierter, solange das Versprechen gilt, essen sie nichts vom Weinstock. Sie essen keine Trauben. Sie essen keine Blätter vom Weinstock. Fünfter, sie dürfen ihre Haare nicht schneiden. Das Versprechen gilt für eine bestimmte Zeit. In dieser Zeit sind sie heilig für Jahwe. Ihre Haare müssen lang wachsen. Sechster, solange sie Jahwe geweiht sind, dürfen sie keine Toten berühren. Siebter, auch wenn Vater, Mutter, Bruder oder Schwester sterben. Sie dürfen sich nicht unrein machen. Sie sind Jahwe geweiht. Achter, die ganze Zeit sind sie heilig für Jahwe. Neunter, wenn jemand plötzlich neben ihnen stirbt. Dann sind sie unrein. Sie müssen ihre Haare am siebten Tag schneiden. Dann sind sie wieder rein. Zehnter, am achten Tag bringen sie zwei Tauben. Sie bringen sie zum Priester. Das ist vor dem Zelt der Begegnung. Elfter, der Priester opfert eine Taube für Sünden. Die andere Taube ist ein Brandopfer. So wird die Person rein. Sie war unrein wegen des Toten. Am selben Tag weiht der Priester ihr Haupt neu. Zwölfter, sie weihen sich Jahwe neu für die Zeit. Sie bringen ein Lamm als Opfer. Das erste Versprechen ist nicht mehr gültig. Es wurde unrein. Dreizehnter, das sind die Regeln für die geweihte Person. Wenn die Zeit des Versprechens vorbei ist. Man bringt sie zum Zelt der Begegnung. 14. Sie bringen Jahwe Opfergaben. Ein Lamm ohne Fehler für ein Brandopfer. Ein weibliches Lamm ohne Fehler für ein Sündopfer. Einen Widder ohne Fehler für ein Friedensopfer. 15. Auch einen Korb mit Brot ohne Hefe. Das Brot ist mit Öl gemacht. Dazu kommen Speiseopfer und Trankopfer. 16. Der Priester bringt die Opfer vor Jahwe. Er bereitet das Sündopfer und das Brandopfer vor. 17. Der Priester bereitet den Widder als Friedensopfer vor. Auch den Korb mit dem Brot ohne Hefe. Der Priester bereitet auch das Speiseopfer und Trankopfer vor. 18. Dann schneidet die geweihte Person ihre Haare. Das geschieht vor dem Zelt der Begegnung. Sie nimmt die Haare und wirft sie ins Feuer. Das Feuer brennt unter dem Friedensopfer. 19. Der Priester nimmt ein Stück Fleisch vom Widder. Er nimmt auch ein Brot ohne Hefe aus dem Korb. Er gibt es der Person in die Hände. Das ist, nachdem die Haare geschnitten sind. 20. Der Priester schwingt es vor Jahwe. Das ist eine heilige Gabe für den Priester. Danach darf die Person wieder Wein trinken. 21. Das sind die Regeln für die geweihte Person. Sie muss Jahwe diese Opfer bringen. Sie muss das Versprechen genau halten. Sie muss alles tun, was das Versprechen sagt. 22. Jahwe sprach zu Mose. 23. spricht zu Aaron und seinen Söhnen. Ihr sollt die Israeliten segnen. Sagt zu ihnen, 24. Jahwe segne dich. Jahwe beschütze dich. 25. Jahwe sei freundlich zu dir. Jahwe sei dir gnädig. 26. Jahwe schaue auf dich. Jahwe gebe dir Frieden. 27. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen. Ich werde sie segnen.